morgen. Ja, das steht schon. Ich weiß noch nicht, ob ich wirklich da schon um eins dann. Also ehrlich gesagt, ich will irgendwie eigentlich schon früh hingehen, weil so nur wegen bei Normie Brothers um 8 bis um 12 ist mir ein bisschen zu wenig. Ich weiß nicht, was ich da vorher soll, wenn ich ganz ehrlich bin. Naja, ich meine, ich stelle mich halt lieber irgendwie um 2 oder erstmal irgendwie ein bisschen früher gehen, um 1:30 irgendwie eine Dreiviertelstunde in die Schlange, als um 6 zu gehen, wieder eine Dreiviertelstunde in der Schlange zu stehen und dann halt irgendwie den halben Abend zu haben. Dann gehe ich lieber zu Jerome Sydenham oder keine Ahnung, guck mir irgendwie Kai Greg um, ob von der Bar aus an oder so. Also wir sind schon versucht, früher hinzugehen. Weil letztes Mal, wie gesagt, wir standen halt echt Schlange um 6, ne? Und nicht wenig. Also man kann sich darauf nicht mehr verlassen. Also vor allen Dingen, wenn Kai Greg umspielt, hat man ja immer noch die Option, mit Brot zu gehen. Dann kann man ein bisschen tanzen und wenn wir neu was hoch auflegen, dann ist es auch noch voll genug. Ja, aber ich hab keinen Bock, der Laden trotzdem so richtig kacke voll sein. Mal sehen. Ja, wie auch immer. Wenn wir sehen. Der hat nicht dabei. Ja, Papa. Von ihm, oder? Danke, war schön mit dir. Ja. Ne? Tschüss.